Das Reich der Franken. Europa an der Schwelle zum Mittelalter. Reich der Franken um 650 nach Christus. Um die Mitte des 7. Jahrhunderts sind es nicht mehr die fränkischen Könige aus dem Hause der Merowinger, die die Politik des mittlerweile zumindest formal geeinten Reiches bestimmen, sondern die Leiter des königlichen Haushalts, die gleichzeitig als königliche Berater fungieren, die Hausmeier. Sie werden in der Folgezeit zum wichtigsten politischen Faktor. Der fränkische Adel nutzt dieses Amt gezielt, um die Herrschaft der schwachen Könige auszuhöhlen. Zu den bedeutendsten Hausmeiern des 7. Jahrhunderts zählen zweifelsfrei Pippin der Mittlere und sein Sohn Karl Martell. Pippin erkämpft sich 687 das gesamtfränkische Hausmeieramt und nennt sich fortan Princeps Francorum, Fürst der Franken. Sich selbst zum König zu erheben, wagt er nicht. Denn er verfügt nicht über das ererbte Königsheil. Dennoch ist er's, der von Metz aus das fränkische Reich de facto regiert, gleich einem König. In Pippins Fußstapfen tritt 719 nach Christus sein unehelicher Sohn Karl Martell, der über das Reich ebenfalls in der Manier eines Königs herrscht, obwohl auch ihm nie die Königswürde verliehen wurde. Mit Karl beginnt die Linie der Karolinger, die Geschicke des Frankenreiches zu lenken. Doch der für sein Durchsetzungsvermögen und seine kompromisslose Haltung bekannte Karl hat es zunächst nicht leicht. Gewichtige innen- und außenpolitische Probleme machen ihm das Leben schwer. Er regiert de facto zwar wie ein König, als solcher anerkannt ist er allerdings keineswegs. Ständig versuchen Angehörige des alten fränkischen Adels, seine Position zu untergraben und ihren eigenen Einfluss auszuweiten. Doch damit ist es im Jahr 732 zu Ende. Karl Martell besiegt in der Schlacht bei Tours und Poitiers die Araber. Das Abendland feiert ihn für dieses Verdienst euphorisch als großen Retter, der das christliche Europa vor der muslimischen Eroberung bewahrt hat. Auch gegen andere Völkerschaften, wie Sachsen, Friesen, Bajuwaren und Alemannen, ist Karl siegreich. Aufgrund dieser Erfolge werden die Stimmen, die sich gegen seinen Herrschaftsanspruch erheben, stetig leiser und verstummen im Jahr 737 endgültig. Als König Theuderich IV. Aus dem Hause der Merowinger stirbt, macht niemand Karl Martell die Herrschaft über das Frankenreich streitig. Wie einst sein Vater herrscht auch er als Princeps Francorum, noch immer ohne Königstitel. Gemäß der fränkischen Tradition teilt Karl sein Reich kurz vor seinem Tod im Jahr 741 wie ein König unter seinen Söhnen Karlmann und Pippin dem Jüngeren auf. Karlmann erhält Austrien, Thüringen und Alemannien. Pippin werden Neustrien, Burgund und die Provence zugesprochen. Der Aufstieg zum Königtum gelingt schließlich 10 Jahre später Pippin dem Jüngeren. Nachdem sein Bruder Karlmann ins Kloster gegangen ist und er auch den letzten merowingischen König Childerich III. Dorthin verbannt hat, erhebt sich Pippin zum Alleinherrscher und lässt sich nach alttestamentarischem Vorbild zum König salben. Aber das reicht ihm noch nicht. Er will die Anerkennung des Papstes. Im Jahr 754 verspricht der ehrgeizige Pippin dem amtierenden Papst Stephan II. Im Vertrag von Quirsy Schutz und Beistand sowie den ehemals byzantinischen Verwaltungsdistrikt Ravenna. Als Dank für die sogenannte Pippinsche Schenkung legitimiert Stephan II. Die Karolinger als Könige des Frankenreichs und salbt Pippin samt seinen Söhnen Karlmann und Karl in der Basilika Saint-Denis ein zweites Mal. Bis zu seinem Tod bleibt Pippin dem Papst treu verbunden. Stephan verleiht ihm den Titel Patricius Romanorum, Schutzherr Roms. Als solcher führt der König im Namen Stephans 2 erfolgreiche Feldzüge in Italien gegen die Langobarden und schenkt dem Papst die eroberten Gebiete. Nicht umsonst gilt Pippin deshalb als Begründer des Kirchenstaates. Nach fast 2 Jahrzehnten als fränkischer König stirbt Pippin der Jüngere im Jahr 768. Er hinterlässt seinen Söhnen ein geeintes Reich, mit dem es sowohl wirtschaftlich als auch politisch aufwärts geht. Nun ist es an ihnen, die Erfolgsgeschichte des Frankenreiches fortzuschreiben. Zunächst müssen sich seine beiden Söhne den Königstitel teilen. Doch als Karlmann seinem Vater nur 3 Jahre später ins Grab folgt, regiert Karl, der Erstgeborene, ab 771 allein. Zu diesem Zeitpunkt ist er gerade einmal 29 Jahre alt. Er, der als Karl der Erste die Einheit des Fränkischen Reiches wiederherstellt, wird zu Lebzeiten bereits der Große genannt. Schon sein Vater Pippin strebte danach, ein vereintes Frankenreich von nie dagewesener Größe zu schaffen. Jetzt will Karl diese Vision Wirklichkeit werden lassen. Wie sein Vater ist auch Karl dem Papsttum in Treue verbunden. Bereits 773 muss er beweisen, dass er ein würdiger Schutzherr der römischen Kurie ist. Der frisch gewählte Papst Hadrian I. wird von Desiderius, dem König der Langobarden, bedroht. Der Langobardenkönig zieht mit seinem Heer gegen Rom, da er seinen Favoriten bei der Papstwahl nicht durchsetzen konnte und ein erklärter Feind Hadrians ist. Doch als er in Italien ankommt, wird er dort bereits von Karls Truppen empfangen und besiegt. Desiderius wird ins Kloster verbannt. Karl annektiert dessen Reich und macht sich selbst zum König der Langobarden. Mit diesem Sieg hat er sich als würdiger Patricius Romanorum erwiesen. Im 8. Jahrhundert endet Europa im Südwesten an den Pyrenäen, denn auf der iberischen Halbinsel haben nach wie vor die Araber, die Mauren, das Sagen. Wie einst sein Großvater Karl Martell, scheut auch Karl der Große die Auseinandersetzung mit den Muslimen nicht. Als ihn der Emir von Barcelona um Unterstützung im Kampf gegen den Kalifen von Cordoba bittet und ihm zum Dank auch noch das maurische Saragossa verspricht, zögert Karl keinen Augenblick. Voller Elan und Siegesgewissheit zieht er nach Süden. Doch es sollte einer seiner unglücklichsten Feldzüge werden. Denn seinen Truppen schlägt erbitterte Gegenwehr entgegen, und mit einer baldigen Kapitulation Saragossas ist nicht zu rechnen. Doch damit nicht genug. Im Osten des Fränkischen Reiches wittern die Sachsen in der Abwesenheit Karls ihre Chance und erheben sich. Dem König bleibt nichts anderes übrig, als seinen Spanienfeldzug abzubrechen und zurückzukehren. Die Kriege gegen die Sachsen bestimmen die Außenpolitik des Frankenkönigs bis in die Mitte der 780er Jahre. Erst nach zahlreichen Schlachten gelingt es Karl, den Sachsenkönig Widukind vernichtend zu schlagen und zu unterwerfen. Aber auch nach Widukinds Tod flammen bis ins Jahr 804 immer wieder Aufstände in den sächsischen Gebieten auf, denen Karl Herr werden muss. Mit den Feldzügen im Osten schreitet jedoch auch die Missionierung der heidnischen Sachsen voran. Und so steht am Ende dieses Unternehmens die vollständige Christianisierung Sachsens und die Eingliederung dieses Territoriums in das Fränkische Reich. Aber auch mit dieser Gebietserweiterung gibt sich Karl nicht zufrieden. 788 verleibt er auch das Herzogtum Bayern seinem Reich ein und führt zahlreiche Feldzüge auf slawischem Gebiet. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts hat Karl der Große weite Teile Europas unter seiner Herrschaft geeint und den christlichen Glauben fest installiert. Auf dem Höhepunkt seiner Macht steht Karl an Weihnachten im Jahr 800, als ihn Papst Leo III. In der römischen Petersbasilika zur Überraschung der abendländischen Welt zum Kaiser krönt. Karl ist nun offiziell römischer Kaiser im Westen. Diesen Titel hat seit Ende des 5. Jahrhunderts niemand mehr für sich in Anspruch genommen. Die Auseinandersetzung mit dem Kaiser im Osten, im byzantinischen Konstantinopel, ist damit vorprogrammiert. Denn Byzanz sieht sich als alleinigen, legitimen Erben des Römischen Reiches. Aber auch Karl versteht sich als Kaiser eines erneuerten römischen Imperiums. Sein Reich soll nicht nur eine politische Dimension haben, sondern es soll vor allem auch ein Imperium Christianum sein, wie es einst Konstantin der Große begründete. Die Einheit von Kirche und Reich macht der neue Kaiser zur Staatsdoktrin. Karl der Große engagiert sich nicht nur für Politik und Religion, sondern auch für Kunst, Literatur und Architektur. In seinem Hofstaat versammelt er die berühmtesten Künstler und die angesehensten Gelehrten seiner Zeit. Unter Karls Ägide setzt ein ungeheurer kultureller Aufschwung ein, der als karolingische Renaissance in die Geschichte eingehen wird. Und dabei kann der engagierte Mäzen selbst, genau wie der Großteil seiner Untertanen, nicht einmal schreiben. Das ist durchaus nichts Ungewöhnliches, denn Bildung bedeutet in der damaligen Zeit vor allem die Bildung des Klerus. Auch im Bereich der Verwaltung und der Rechtsprechung kommt es unter Karl dem Großen zu wichtigen Reformen. Sein riesiges, in ethnischer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht heterogenes Reich bedarf, soll es auf Dauer bestehen, eines modernisierten Rechts- und Verwaltungssystems. Mit den Kapitularien, dies sind königliche Anordnungen mit Gesetzeskraft, führt er eine vereinheitlichte Rechtsprechung ein und verleiht auch der fränkischen Grafschaftsverfassung für das gesamte Reich Gültigkeit. Fortan verwalten nicht mehr lokale Stammesherzöge, sondern von Karl eingesetzte Adlige in seinem Namen Teile des Reiches. Die Lebensweise im Reich Karls des Großen ist bäuerlich geprägt. Der größte Teil der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft, ob als Bauern oder als bäuerliches Gesinde. In vielen Gegenden ist die Infrastruktur schwach. Lediglich in den ehemals römischen Gebieten existieren einige befestigte Siedlungen. Im übrigen Reich sind Städte eine Seltenheit. Auch nach befestigten Straßen sucht man vergebens. Mobilität ist daher für die einfachen Menschen ein Fremdwort. Die meisten verbringen ihr ganzes Leben in ein und demselben Dorf. Wie auch ihr Kaiser können sie weder lesen noch schreiben und wissen in der Regel auch nicht, was im Reich vor sich geht. Woher auch? Über dem einfachen Volk stehen die Großen, die adligen Grundherren. Die meisten Bauern leben auf dem Gebiet eines solchen Grundherrn und sind ihm zu Abgaben und zu Gehorsam verpflichtet. Sie sind ihm hörig. Ohne die Erlaubnis seines Herrn darf der hörige Bauer weder das Gebiet, das zur Grundherrschaft gehört, verlassen, noch darf er heiraten und eine Familie gründen. Außerdem muss er für seinen Herrn Arbeitsdienste leisten und einen Teil seiner Ernteerträge abliefern. Der Kaiser selbst ist der bei weitem größte Grundherr im Reich. In einigen seiner Grundherrschaften lässt er Residenzen errichten, die sogenannten Pfalzen. Jeder dieser Pfalzen steht ein vom Kaiser eingesetzter Graf vor, der diese für ihn verwaltet. Das Frankenreich kennt keine feste Hauptstadt oder Kaiserresidenz. Karl der Große zieht von Pfalz zu Pfalz. Mit ihm reist sein ganzer Hofstaat, unter anderem sein Kämmerer, der den Königsschatz und die laufenden Einkünfte verwaltet, sein Marschall, der die Königswache befehligt, und ein Geistlicher, der des Lesens und Schreibens mächtig ist und die königliche Kanzlei leitet. Denn ständig gehen Schreiben anderer Herrscher oder Bischöfe ein, die dem König vorgelesen und beantwortet werden müssen. Wo Karl auch ist, stets ist seine mobile Kanzlei in seiner Nähe. Der Kaiser verbringt die meiste Zeit in einer seiner drei Lieblingspfalzen, Aachen, Ingelheim und Nijmegen. Aachen liegt ihm von diesen dreien besonders am Herzen. Daher lässt er diese Residenz im Laufe der Zeit zu einer prächtigen Monumentalpfalz ausbauen. Hier wird er auch im Januar 814 sterben. Während der gesamten Regentschaft Karls des Großen spielt die Kirche eine bedeutende Rolle. Er gründet zahlreiche neue Bistümer und behält sich stets vor, die Bischöfe selbst zu ernennen und somit zu kontrollieren. Denn das erklärte Ziel des Kaisers ist es, durch die Stärkung der Kirche die Einheit des Frankenreiches dauerhaft zu festigen. Das christlich-fränkische Reichsbewusstsein, das er damit ins Leben ruft, steht stellvertretend für den Herrschaftsanspruch des Frankenreichs in ganz Westeuropa und für die Abgrenzung nach Osten, nach Byzanz. Karl der Große aber ist zeitlebens nicht auf einen Konflikt mit Byzanz aus. Stets hat er eine friedliche Koexistenz von fränkischem und byzantinischem Reich vor Augen, oder noch besser eine Vereinigung. Aus diesem Grund hält er nach seiner Kaiserkrönung gar um die Hand der byzantinischen Kaiserin an. Am Bosporus aber hat man für Karls Pläne wenig übrig. Man verweigert ihm die Hand der Kaiserin und die Anerkennung als römischer Kaiser. Doch nachdem sich die Kurie langfristig eindeutig auf die Seite des fränkischen Herrschers stellt, bleibt Byzanz nichts anderes übrig, als einzulenken. 2 Jahre vor Karls Tod erkennt der byzantinische Kaiser Michael I. ihn schließlich offiziell an. Die Entfremdung zwischen Westeuropa und Byzanz kann damit aber nicht auf Dauer aufgehoben werden. Unter Karl dem Großen erstreckt sich das Fränkische Reich von den Pyrenäen bis zur Elbe, von der Ostsee bis nach Süditalien. Seit dem Zerfall des Weströmischen Reiches vor rund 300 Jahren hat Europa keine derartige Ballung von Macht mehr erlebt. Am Ende seines Lebens plant Karl zunächst, sein Reich unter seinen 3 Söhnen, Pippin, Karl und Ludwig, aufzuteilen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Denn Pippin und Karl segnen noch vor ihrem Vater das Zeitliche. Daher ernennt Karl der Große 1 Jahr vor seinem Tod seinen Sohn Ludwig in Aachen zum Mitkaiser. Nach dem Tod seines Vaters am 28. Januar 814 setzt Ludwig der Fromme, wie er auch genannt wird, Karls Reichspolitik zunächst erfolgreich fort, kann aber dauerhaft kein überlebensfähiges fränkisches Großreich schaffen. Das Reich der Franken, das Karl der Große geeint und auf den Höhepunkt seiner kulturellen Blüte und politischen Macht geführt hat, wird schon bald wieder in zahlreiche Territorien zerfallen. Aus dem Westfränkischen Reich geht das heutige Frankreich hervor. Im ostfränkischen Teil nimmt die deutsche Geschichte ihren Lauf. Auch nach dem Tod Karls des Großen geht die Entfremdung zwischen dem europäischen Westen, identisch mit dem Einflussgebiet der römischen Papstkirche, und Byzanz, dem Territorium der Ostkirche, weiter. Zwischen beiden Reichen tut sich im Laufe der Zeit ein schier unüberwindlich scheinender kultureller, religiöser und politischer Graben auf. Daher wenden wir unseren Blick nun nach Osten und nehmen das Byzantinische Reich und seine Kapitale Konstantinopel, das einst so mächtige und nahezu vergessene neue Rom am Bosporus, genauer in Augenschein. Konstantin der Große baut 330 nach Christus die griechische Siedlung Byzanz zu seinem neuen Rom aus und benennt die prächtige Metropole im Osten des Römischen Reiches nach sich selbst, Konstantinopel. Auch unter Kaiser Konstantins Nachfolgern bleibt die goldene Stadt am Bosporus Verwaltungszentrum im Osten. Und nach der Teilung des römischen Imperiums in ein West- und ein oströmisches Reich ist Konstantinopel bedeutender denn je.